Kurz gefasst, das rechte Lager verfolgt die politische Taktik, Ekel in den Wählern hervorzurufen. Weltweit verunglimpfen Menschen Außengruppen und Minderheiten, indem sie Aussehen, Speisen und Sitten der Fremden als widerlich erscheinen lassen. Wer eine menschenfeindliche Gesinnung hat, neigt besonders dazu, andere Gruppen durch abfällige Sprache auszugrenzen. Studien zu Genoziden von der Antike bis zur Gegenwart zeigen, dass Täter zum Massenmord bereit sind, wenn vier Faktoren ineinandergreifen: Euphemismen, die die Tötungshemmung vermindern, die Abgabe von Verantwortung an eine Autorität, wie im Milgram-Experiment, eine Abstraktion durch räumliche und emotionale Distanz und, oft als entscheidender Faktor, Ekel. Täter entmenschlichen ihre Opfer, indem sie sie als minderwertig, tierisch und infektiös darstellen.